Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Heute Morgen wurde bekannt, dass Holger Czukay tot ist. Der Mitbegründer und Bassist der Gruppe Can wurde leblos im Can-Studio in Weilerswist nahe Köln gefunden, das er zuletzt als Wohnung genutzt hatte. Er wurde 79 Jahre alt. Czukay stirbt nur wenige Wochen nach dem Tod seiner Frau und einige Monate nach dem Tod seines Bandkollegen, des Schlagzeugers Jackie Liebezeit. Zusammen mit Irmin Schmidt, wie er, Schüler bei Karl-Heinz Stockhausen, hatte Czukay die Band Ende der 60er Jahre gegründet. Er hat aber auch als Solokünstler gearbeitet, etwa mit den Eurythmics oder mit Brian Eno. Can entstand Ende der 60er Jahre aus einem experimentierfreudigen Kollektiv unterschiedlichster Musiker aus Jazz, Avantgarde, Psychedelia und wurde bis ihrer Auflösung Ende der 70er Jahre zu der Krautrock- und Avantgarde-Legende schlechthin. Diese international viel verehrte Band hat auch gerade in den letzten Jahren wieder viel Interesse, speziell von Seiten jüngerer Musiker und Musikfans genossen, auch weil viele Can-Ideen Musiker bis heute faszinieren. Wir hören Holger Czukay dazu selbst ausführlich, etwa zum Prinzip der postmodernen Collage. Dennoch ist eben das, was sie ausgezeichnet hat, dass man eine Collage in dem Sinne nicht spürt, sondern es ist ein organisch zusammenhängendes Etwas, was man da zu hören bekommt. Und auf diese Sachen haben sowohl Can wie auch ich selber immer großen Wert gelegt. And with you, the mother screams, I am mother. Woman screams, I am fertile. And the father. Die Musik von Can faszinierte. Sie war provokant und zeichnete sich aus durch kreative Willkür und Spontaneität. Sie sprengte den Rahmen traditioneller Improvisationen, etwa denen des Jazz. Can spielten frei, dazu Holger Czukay. Bei den Jazzmusikern habe ich immer den Eindruck, sie spielen eigentlich entlang einem roten Faden. Das war bei Can nicht. Das heißt, wir haben wirklich das wie ein Fußballspiel betrachtet. Den Ball anzunehmen und abzugeben, hören und etwas, was man dazu tut, ist nicht so wichtig, als wie das, woraus entsteht, dass es durch das Hören wirklich entsteht. Ich will das den Jazzmusikern nicht absprechen, aber im klassischen Sinne war es so, dass die Chorusse eben entlang eines roten Fadens, nämlich eines Harmoniegerüsts, gelaufen waren. Das hat Can nie gemacht. Genau diese Übereinstimmung allerdings war bei Can ab Mitte der 70er Jahre nicht mehr gegeben. Neue Musiker wie der Bassist Roscoe G. und der Percussionist Rebop brachten ab 1976 zunehmend Jazz-Elemente in die Musik von Can. Eine Entwicklung, mit der Holger Czukay nicht glücklich war. (Musik) 1977 verließ Holger Czukay Can. Ende desselben Jahres löste sich die Band offiziell auf. Das Can-Prinzip jedoch, wie Czukay es nennt, wurde in den Soloarbeiten der ehemaligen Can-Mitglieder fortgesetzt. Spontane Aufnahmen, aber gleichzeitig Zeit haben, um über alle Dinge nochmal genau nachzudenken. Und das ist sehr wichtig, denn Musik ist nichts anderes als die Summe aller Entscheidungen, die man trifft. Das ist das, was man jetzt hört. Es ist nicht unbedingt die Aktion, die man irgendwie an der Gitarre oder an diesem oder jenem Instrument macht. Das ist nur ein Teil, ich möchte fast sagen, der geringste Teil dessen, was man hinterher als Musik hört. Holger Czukay verfeinerte seine Rundfunkcollagen. Es folgten Projekte mit David Sylvian, Brian Eno, Ja Wobble und anderen. In der Ende der 80er Jahre aufkommenden Technomusik fand er schließlich ein neues Zuhause für seine musikalischen Ideen. Und genau da kam plötzlich dieses Gefühl, wo ich den Eindruck hatte, das, was du machst, stört nicht. Weil der Sound plötzlich, der Elektrosound, war genau der, der dazu passte. Der war bei Can nicht mehr gegeben, der war zu sehr auf das Spielen beschränkt. Die offene und dynamische Arbeitsweise von Can prägte auch Czukays Soloarbeiten. War für mich immer verbindend. Es ist ja so, dass wenn vier Leute zusammensitzen, dass sie von dem anderen ein gewisses Feedback zurückbekommen. Und darauf beruht überhaupt das ganze Prinzip. Jemand wirft den Ball ins Spiel und dann heißt es, den Ball annehmen und den Ball wieder abgeben. Und ihm gleichzeitig eine Richtung verleihen, damit er eben das Tor trifft. Das war so eine Spezialität von Can. dieses Zuhören, möglichst wenig dazu tun, eine gewisse Transparenz schaffen, aber dann gleichzeitig ein ganz offenes und dynamisches Prinzip zu verfolgen. Und wenn man nun alleine ist, kann man das genauso gut machen. Da wird das Feedback oftmals über die Technik selbst gegeben. Und natürlich über dieses tolle neue Medium Internet ist es ebenfalls möglich, ein solches Feedback auch spontan zu bekommen. Das fängt schon im Chat-System an. Holger Schuker ist davon überzeugt, dass echte neue musikalische Entwicklungen nur im offenen Diskurs möglich sind. Der sogenannte Open Source Code ist für ihn zentral, auch beim Komponieren am Schneidetisch. Ein besonders gutes Forum dafür fand er im Internet. Ich bin also hingegangen und habe gesagt, zunächst mal habe ich das bekannt gegeben. Da haben sich unwahrscheinlich viele Leute gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt eine Datenbank aufmachen und da werde ich jetzt ein paar Samples reinstellen. Und die könnt ihr euch runterziehen und dann wollen wir mal anfangen, aus diesen kleinen Einheiten größere zu bauen. Und so ist das passiert. Und am wichtigsten sind dann immer Leute, die ausreißen, die dann sozusagen über das Ziel hinausschießen. Die sind nicht zu verachten, das ist ganz wichtig. Also immer die das System auch durchbrechen. Holger Schuker in einem Beitrag von Stefan Oettel. Gestern ist Schuker im Alter von 79 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Sein Nachname kommt übrigens vom polnischen Wort für suchen. Und als er das mal erfuhr, sagt er, Zitat, Sucher, das passt auch zu meinem Wesen. Suche, das ist ein Imperativ. Ich bin eine lebende Suchmaschine. In der Tonart am Nachmittag sprechen wir mit dem Publizisten Wolf Kampmann, der Can ein Buch gewidmet hat. Und auch die Tonart Rock widmet ihr Programm heute Nacht ab 1:05 Uhr dem verstorbenen Bassisten der Band, Holger Schuker.